Der Wecker klingelt morgens und du quälst dich aus dem Bett. Du stellst dich auf die Waage und bemerkst, du bist zu fett. Die Kaffeemaschine streikt, dein Toast schwarz verkohlt. Dein Kollege hat vergessen, dass er dich um sechs abholt. Du springst in dein Auto, doch die Karre springt nicht an. Klar, dass sich das nur um einen Glückstag handeln kann. Du rennst so schnell du kannst, doch der letzte Bus ist weg. Ein frisch gewaschenes Hemd ziert ein dunkler schwarzer Fleck. Endlich sicher dann im Zug, folgt ein weiteres Malheur. Ticket vergessen und es kommt der Kontrolleur. Wenn du dann vor Schreck noch einschläfst und das Aussteigen verpasst, dann sieh doch endlich ein, dass du Grund zum Ausruhen hast. Mach mal Pause, lass die Arbeit Arbeit sein. Leg die Füße hoch und lass die Sonne rein. Mach mal Pause, steck den Kopf in Sand. In der Ruhe liegt die Kraft, das haben wir längst erkannt. Mach mal Pause, lass die Arbeit Arbeit sein. Leg die Füße hoch und lass die Sonne rein. Mach mal Pause, faul sein macht dich froh. Lass die anderen ruhig schuften, die tun das sowieso. Wenn dir vor Arbeit schon das Wasser bis zum Halse steht und dein Chef sich beschwert, dass alles viel zu langsam geht, du stöhnst und du hechelst, du nimmst dich in die Pflicht. Täglich Überstunden und Urlaub nicht in Sicht, ist deine Stimmung schon am Nullpunkt, weil's Tag aus Tag ein nur gießt und dein netter Vorgesetzter dir den Rest auch noch vermisst. Mach mal Pause, lass die Arbeit Arbeit sein, leg die Füße hoch und lass die Sonne rein. Mach mal Pause, steck den Kopf in Sand, in der Ruhe liegt die Kraft, das haben wir längst erkannt. Mach mal Pause, lass die Arbeit Arbeit sein, leg die Füße hoch und lass die Sonne rein. Mach mal Pause, faul sein mach dich froh, lass die anderen ruhig schuften und mach Urlaub im Büro. Ist deine Frau noch ausgebüxt mit einem anderen Mann, weil der ihr einfach alles und noch viel mehr bieten kann? Dein Konto überzogen und der Kühlschrank wieder leer, aus der Firma rausgeflogen, na, was braucht man dann noch mehr? Mach mal Urlaub, lass die Badewanne ein und genieß das Meeresrauschen mal Kerzenjoy. Mach mal Pause, lass die Sorgen Sorgen sein, leg die Füße hoch und lass die Sonne rein. Mach mal Pause, steck den Kopf in Sand, in der Ruhe liegt die Kraft, das haben wir längst erkannt. Mach mal Pause, schalt dein Radio ein, leg die Füße hoch und lass die Sonne rein. Mach mal Pause, faul sein mach dich froh, lass die anderen ruhig schuften, die tun das sowieso. Mach mal Pause und der Tag ist dein, immer nur der Stress, das kann's nicht sein. Mach mal Pause, faul sein mach dich froh, lass die anderen ruhig schuften, lass die anderen ruhig schuften. Ja, lass die anderen ruhig schuften, denn die tun das sowieso.